Die Stimmung bei den Gesprächen sei positiv und hoffnungsvoll, sagte eine Teilnehmerin von der oppositionellen Labour-Partei. Allerdings habe die Regierung noch keine Bewegung gezeigt. Premierministerin Theresa May rief zu Kompromissen auf beiden Seiten auf. Die Gespräche sollen heute fortgesetzt werden. Wenn es keinen Kompromiss gibt, will die Regierung im Unterhaus erneut über verschiedene Optionen abstimmen lassen. May hat versprochen, dass sich die Regierung an das Ergebnis gebunden fühlen werde. Am Mittwoch soll auf einem Sondergipfel der EU entschieden werden, wie es weitergeht. Stand heute verlässt Großbritannien am Freitag die Europäische Union. Die britische Regierung hat um eine Verschiebung dieses Austrittstermins auf den 30. Juni gebeten.